You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin moin. Weißt du, was das Beste am heutigen Pod ist? Nee. Wir müssen weder über die Heat noch über die Nets sprechen. Und ja, dürften damit total zufrieden sein. Ja, und mein Blutdruck wird einmal weniger auf 180 gehen. Wunderbar. Wer weiß, wer weiß. Da kann ja durchaus noch mal im Laufe des Pods ein oder zwei Personalien besprochen werden, die dich wieder so ein bisschen auf 180 bringen. Mal gucken. Ja, eigentliches Überthema des Podcasts ist in dieser Woche halt so Trade-Gerüchte, weil seit dem 15.12. darf man ja Spieler oder Mitspielern untereinander dealen, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Ja, da so die Hauptgerüchte mal kurz angucken, Wahrscheinlichkeiten einstufen etc. Aber bevor wir uns dieser Sache widmen, müssen wir uns dem Thema der Woche im Grunde, so kann man es glaube ich nennen, widmen. Und zwar Michael Malone, der ja ehemalige Head Coach der Kings, ist halt nicht mehr länger Head Coach bei den Sacramento Kings. Musste seine Koffer packen, trotz überraschend guten Saisonstart, oder wie siehst du das? Ja, der Saisonstart war wirklich überraschend gut. Und ich weiß auch nicht, was die Leute in Sacramento da geritten hat, um ehrlich zu sein. Ja. Ist eine nach wie vor eine sehr, sehr, naja, eine Franchise, mit der es nicht langweilig wird, sagen wir mal so. Nee, sie haben all unser Lob die letzten Wochen und Monate zerstört, was wir für sie übrig hatten. Also Fakt ist, die Kings sind, oder die Kings hatten auch, ja okay, jetzt weiß man natürlich nicht, ob man das wirklich so messen kann oder wie valide diese Daten sind, aber hatten wohl den zweitschwersten Spielplan aller Teams bisher. So. Und so wie ich die zum Beispiel vor der Saison gesehen habe, und ich habe in meiner Season Preview geschrieben, oder danach irgendwie getweetet, wie auch immer, dass ich das echt frustrierend finde, über die Sacramento Kings zu schreiben, zu sprechen, weil ich habe da nichts, ich habe da wirklich kein Potenzial gesehen, außer wirklich die individuelle Klasse von Boogie Cousins. Und klar kann man jetzt auch sagen, Rudy Gay ist auch noch irgendwie da, keine Frage, aber ja, ich fand's krass. Also wie gesagt, mit dem zweitschwersten Spielplan. Es fing ja schon beim Draftabend an. Stauskas? Mhm. Einer Stauskas? Stauskas? Nee, ja, genau, um diese Person geht's ja heute im Grunde. Ich meine, kann man ja ruhig beim Namen nennen, Vivek Grenadive, der neue Besitzer, der das Team von den Maloofs gekauft hat, die ja, ich denke, man hat da wirklich gedacht, schlimmer kann's nicht mehr kommen, und ich will ihn auch definitiv nicht auf dieselbe Stufe stellen wie die Maloofs, aber ich finde es schon spannend. Also ich glaube, es gibt im Moment keinen Owner, der so irgendwie auffällt und auch so viel für so viel Kopfschüttler verantwortlich ist. Angefangen, glaube ich, kann man sagen, jetzt wirklich bei dieser Draftabend-Geschichte hier, ich mag Stauskas, wer mag den noch? Naja, ich mag im Zweifel den Spieler, den mein Boss mag, wenn er das schon so offensiv im Grunde kommuniziert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee. Ach ja, angefangen am Draftabend bis hin zu dieser glorreichen Idee, lass uns doch einfach mit vier Leuten gegen fünf verteidigen. Wir stellen einen an die Mittellinie. Wenn wir einen defensiven Stopp generieren oder sonst etwas, passen wir dann den Ball hin und wir gewinnen so jedes Spiel. Das ist ja seine Idee gewesen. Ja. Fragt man sich ja, warum er sich nicht einfach direkt selbst auf die Trainerbank setzt, wenn der denkt, dass er ja das Allheilmittel im Basketball gefunden hat. Aber jetzt mal ein bisschen konkreter. Also er oder beziehungsweise Mike Malone wurde angeheuert, als Renadive schon Owner gewesen ist. Das heißt, so ganz verstehe ich, würde ich es zumindest nicht verstehen, wenn er gesagt hätte, hör mal, der Malone, der ist im Grunde inkompetentes Stück irgendetwas, den möchte ich hier nicht mehr sitzen haben. Glaubst du, dass das etwas mit mit dem General Manager dann zu tun hat, der ja erst nach Mike Malone kam und irgendwo schon indirekt der Vorgesetzte von Mike Malone ist? Ja, also ich könnte es mir schon vorstellen, aber ist dann halt echt schon ja so ein bisschen willkürlich, Ja, dann klar. Ja. den Coach, der ja mehr oder weniger unter Einverständnis des Front Office eingestellt worden ist, dann von einer Personalie, klar, die über ihm steht, aber dennoch von einer Personalie abhängig zu machen, obwohl der sportliche Erfolg in den Augen der Fans oder allgemein der NBA-Beobachter ja eigentlich gegeben war, beziehungsweise man viel besser in die Saison gestartet ist, als jeder andere das wahrscheinlich erwartet hat. Das erschließt sich mir nicht wirklich. Also, ich habe auch wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gelesen habe. Ich konnte es erst nicht glauben, aber dann kam immer mehr Bestätigung via Twitter rein und ja, das Unverständnis ist immer noch da. Ja, also wie gesagt, ich konnte es mir auch am Anfang nicht so ganz erklären. Auch weil ich jetzt sagen muss, dass ich die Kings und ich sage jetzt mal so, die Chronologie von Entscheidungen nicht so sehr verfolge wie zum Beispiel bei, weiß ich nicht, bei Utah oder bei den Nets oder bei den Knicks, wo es ja gar nicht anders geht, als diese Entscheidung wirklich so mitzuverfolgen, wie sie nun mal geschehen. So, und dann muss ich wirklich gucken, okay, ne, habe ich gesehen, okay, GM D'Alessandro ist danach erst gekommen. Dann habe ich nochmal so ein bisschen weiter jetzt in die jüngere Vergangenheit geschaut und habe gesehen, dass er dieses Trade-Gerücht um Josh Smith im Raum stand, für eine ziemlich lange Zeit, auch im Sommer. Mike Malone war angeblich nicht von der Idee überzeugt. Oder hat nicht daran geglaubt, dass es sportlich so gut wäre, wenn man Josh Smith neben Rudy Gay und DeMarcus Cousins stellt. So, dann können wir uns jetzt darüber streiten, ob er damit recht hat oder nicht. Aber so mal auch an dich die Frage. Ich meine, als Coach trainiert man ja im Grunde das Team, das der GM oder die Ownership einem vorsetzt. Findest du nicht auch, dass ich Coaches, falls dieses Gerücht stimmen sollte, dass ich Coaches aus solchen Entscheidungen nicht vielleicht ein bisschen, naja, raushalten sollten, auch um ihre eigenen, ja, Jobsicherheit willen, sage ich jetzt mal. Weil im Grunde sitzt man ja als Coach nicht wirklich am längeren Hebel. Außer man heißt Greg Popovich oder Phil Jackson. Und ich glaube, selbst die sind nicht unantastbar vom, naja, okay, Popovich schon, aber. Was meinst du dazu? Also findest du nicht, dass er sich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die Kompetenzbereiche des GMs eingemischt hat? Nö, eigentlich ist es komplett anders. Okay. Weil in meinen Augen muss der Trainer das Team zusammenstellen, das er für sein System und seine Philosophie für am besten geeignet hält. Und dementsprechend würde ich eher mit der Philosophie gehen, den Trainern viel mehr ja, Verantwortung zu geben, was die Aufstellung des Teams oder allgemein Verpflichtungen, Trades und so weiter und so fort angeht. Deswegen, also für mich ist es irgendwo unverständlich, einem Trainer ein Team vorzusetzen, das eigentlich gar nicht zu seiner Philosophie passt. Und deshalb würde ich eher dafür stimmen, dass man dem Trainer, was die Personalien des Teams angeht, mehr Freiheit lässt. Klar, am Ende muss es dann das Front Office absegnen, aber wenn der Trainer seine Idee erklären kann und warum er denkt, dass es fürs Team am besten ist, sehe ich keinen Grund, warum man das ablehnen sollte. Und deswegen wäre das für mich absolut kein Grund. Und falls es so abgelaufen sein sollte, wäre das einfach für mich nur total schwachsinnig. Also Ich bin generell Freund von so Sachen wie zum Beispiel jetzt Doc Rivers das in LA macht oder wie Van Gundy das macht und welcher Trainer hat denn noch sowas inne? Also so eine Doppelfunktion, ne? So wirklich zu sagen, ich bin so ein bisschen President oder Vice President of Basketball Operations und Coach auch noch das Team. Ich glaube, Flip Saunders macht das auch in Minnesota. Finde ich jetzt einfacher, wobei kann man jetzt auch sagen, ob Doc Rivers zum Beispiel oder Stan Van Gundy in diesem Sommer so immer wirklich die besten Entscheidungen getroffen haben, weiß ich nicht. Also das sollen auch andere beurteilen, da möchte ich jetzt überhaupt nicht drüber werten. Aber ich finde halt schon, dass ein GM und ein Trainer zusammenarbeiten muss, definitiv. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die San Antonio Spurs so unfassbar stark macht, die auch deine Miami Heat immer ziemlich stark gemacht haben, ne? Also diese an einem Strang ziehen, Ja, ne? das, da Und widerspreche ich dir auch gar nicht. ja gut, wenn das halt nicht der Fall ist, dann ich finde es gut. Also ich finde es gut, menschlich gesehen, dass er das gemacht hat, dass er sich auch klar positioniert hat und gesagt hat, ey, ich stehe Trades sicherlich offen gegenüber, aber Josh Smith neben Rudy Gay, puh, ne, dann haben wir bald eine Feldwurfquote von 40%. Kann man jetzt, ne, ich weiß, dass beide nicht mehr, oder dass Rudy Gay vor allen Dingen jetzt nicht mehr der Spieler ist, der er mal war. Also der ein bisschen positiver dasteht. Ja, aber das ist schwierig. Ich finde schon, dass ein Coach, gerade, ich glaube, Lone hatte davor auch nicht wirklich irgendwie, ja, Prestige. Also er war ja nicht wirklich wer, bevor er zu den Kings Head Coach bei den Kings Head Coach geworden ist. Ich finde halt, da könnte man, hätte man sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten können, aber wie gesagt, eigentlich finde ich es gut, dass er sich da positioniert hat. Nur andererseits ist es halt bitter, wenn man sich das mit irgendwelchen Leuten ja verscherzt. Wobei sollte eigentlich unter erwachsenen Leuten, naja, nicht so ablaufen. Mike Malone braucht Nachfolger. Und diesmal dann hoffentlich einen, mit dem der GM und der Owner und so alle einverstanden sind und hoffentlich dann so eine passende Synergie entsteht. Jetzt fand ich das, also die Kandidaten fand ich sehr interessant. Also da war, am Anfang war Vinny Del Negro. Jetzt sitzt ja sogar Ty Corbin auf der Bank und mein Wissensstand ist, dass man Ty Corbin eine Chance geben möchte bis zum Ende der Saison. Und dann denke ich mir so, wow, weil eine Sache haben Vinny Del Negro und Ty Corbin definitiv gemeinsam, weil deren letzte Head Coaching Stelle war nicht wirklich katastrophal, aber beide hatten den Ruf damals zu der jeweiligen Zeit mitunter der schlechteste Head Coach der Liga zu sein. Dann denke ich mir auch schon wieder so, okay, was versuchen die Kings da jetzt? Anderer Kandidat, den Randy Dieff unbedingt will, ist Chris Mullin. So, wie kommt man auf Chris Mullin? Ich feiere Chris Mullin. Aber was soll das? Chris Mullin ist einer, als die Stauskas gewählt haben, der eine High Five gegeben hat und hat gesagt, ey, hast du gut gemacht. Er ist ein Shooter, ich war ein Shooter. So, das ist jetzt so, Wir weiß ich alle sind nicht. Shooter. Ja. Haben die da auf Bruderschaft getrunken oder so? Wie kommt man jetzt auf einmal auf Chris Mullin? Die wollen ja schnell spielen, ne? Also ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Mike Malone hat gesagt, ein bisschen taktisch und ein bisschen, ne, Defense auch mal vielleicht versuchen auf Vordermann zu bringen. Randy Dieff labert da irgendwas von wir brauchen ein Jazz-Ensemble, weiß ich nicht, Arrangeur, Koordinator. Und dann denke ich mir so, Alter, George Karl ist immer noch ohne Job. Ja, der hat Run and Gun, hat er mit Denver richtig, richtig geil gespielt und der hat, glaube ich, sogar schon signalisiert, dass er sagen würde, ja, ich würde eventuell mir das mal anhören von den Kings. Wie kommt man auf Chris Mullin? Wie gesagt, ich feiere Chris Mullin total. Ich mag den richtig. Aber ich verstehe nicht, was in den Köpfen von oder in dem Kopf von Randy vorgeht. Bei den Kings ist halt immer alles ein bisschen anders. Ja, es ist doch Wahnsinn. Als ich schon Vinny Del Negro und Ty Corbin gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss mich jetzt von der Rheinbrücke stürzen. Als Kings-Fan wäre es echt so weit gewesen. Ey, das kann man doch nicht ernst meinen. Ich meine, ich mag es nicht, Coaches generell so zu bashen. Weil ich könnte es ja nicht besser, aber. Ne. Es ist einfach unverständlich, wenn man die Situation der Kings betrachtet. Ja, eben. Du hast hier sogar jemanden, der eventuell, das kann man ja nie so genau sagen, zu Boogie durchgedrungen ist. Wie viele Leute haben daran gezweifelt, dass das jemals passieren würde? Boogie hat auf einmal Ja. Defense gespielt. Und das ist nicht schlecht. Und da kommt. Da Er hat endlich kapiert, wozu sein Körper da ist. und da will man Ty Corbin jetzt da hinsetzen. Und vielleicht holt man noch, weiß ich nicht, Mike Woodson als Assistenzcoach und Vinny Del Negro darf sich da auch noch hinsetzen. Und dann hat man das, die, Das Trio genau, Infernal. ey, das Dreieck der wahrscheinlich bescheidensten Coaches der letzten Jahre, wobei ich bei Woody ja auch sagen muss, ja, ist doof gelaufen. Hat ja auch mal 54 Spiele in einer Saison gewonnen. Ja. Lang, lang ist es her. Zwei? Ich glaube 2 Jahre. Drei? Zwei? Ich weiß es nicht, ist ja auch wurscht. Ja, was wünschst du dir denn? Ich habe mir jetzt gesagt, was ich mir wünsche und bin wahrscheinlich ein bisschen ausfallend geworden, aber. Nee, ich bin da ganz bei dir. Die Kandidaten, die bislang zur Wahl stehen, sind Stauskas? I For me, like Stauskas. Stauskas. Ja, es wird im Moment irgendwie nicht so das Wahre, was ich mir für die Kings wünsche, wobei was ich mir für die Kings wünsche, ist einen vernünftigen Owner, aber das werde ich wohl auch die nächsten Jahre nicht erleben, von Ja. daher. Du kommst von den Maloofs auf Ranadive. Da denkst du dir auch, haben wir nicht im Lotto gewonnen. Ja, okay, der hat die Franchise da behalten. Ist ja nicht alles schlecht, aber ich hasse das halt, wenn ein neuer Owner da hinkommt und sagt, okay, komm, lass uns irgendwas Cooles machen. Das ist meistens einfach nicht cool. Bei aller Liebe Aus nicht. Stauskas? Stauskas? Von mir ist Stauskas. Ach, nee, Naja. ja, nee, aber ich bin da ganz bei dir. Das war nichts. Sagen wir es so, sagen wir es so. Mal sehen, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt, was die Kings betrifft und die Personalentscheidung. Ich bin gespannt. Ich vermute ja, dass es mit Ty Corbin wirklich bis ans Ende jetzt geht, aber. Ah, ich hoffe dann einfach, dass Boogie irgendwo hinter den Kulissen mal mächtig auf den Tisch haut. Irgendwie, von mir aus soll er auch einen Trade fordern, damit die da mal alle wach werden. Er muss ja nicht unbedingt getradet werden, aber. Ich hoffe, dass da irgendwie mal. Ja, ein Hallo-Wach-Effekt kommt. Nur ich glaube, mein Adrenalin. Spiegel kriege ich jetzt nicht so schnell runtergeschraubt. Nee, ich glaube, der steigt eher noch. Boah, das kann echt sein. Ey. Also nach der Woche, die ich hatte, plus die Kommentare, die ich mir so in letzter Zeit durchlesen muss, plus auch noch auf Twitter aktiv bin, boah, da liegt einiges im Argen. The Return. Auch, ja. Hier. Pascal. Ja. Ah, ja, gestern hast du bestimmt gehört, ist ja ein schönes Gerücht über die Ticker gegangen. Ein Ja. Trade-Gerücht. Die Mavs Rondo? versuchen, Ja. ja, wollte ich gerade sagen, die Mavs versuchen an alte Zeiten anzuknüpfen. Ja, wollen wieder zurück in die, weiß ich nicht, Finals, Western Conference Finals. Vielleicht sind sie dafür schon gut genug, aber offensichtlich sehen die noch Raum für Verbesserungen. Auf jeden Fall Rajon Rondo und ist wohl auf dem Block. Die Rockets sind interessiert, soweit ich weiß. Die Kings. Wobei ich nicht weiß, was Rondo reiten sollte, um da im Sommer die Verlängerung zu unterschreiben. So, wen hatte ich jetzt? Die Rockets, die Kings, ja, und die Mavs halt. Und da dachte ich mir so, ja, okay. Sag du mal bitte was dazu. Ich. Gerne. Ja. Ja, was sagt man da am besten zu? Vielleicht sollte man sagen, was angeblich als Gegenwert im Raum steht. Also Brandon Wright, der eine super Saison im Grunde von der Bank spielt, kann man glaube ich schon so sagen. 75% glaube ich fast aus dem Feld wirft. Jetzt kann man auch wieder über die Qualität der Würfe sprechen, aber brauchen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall ein sehr, Auch sehr. Dunks sind Punkte. Klar, unterm Strich interessiert es ja irgendwo auch keinen. Nö, eben. Ja, man Rollenspieler ist, auf den man sich sehr, sehr, sehr verlassen kann und auch einen ja, vernünftigen Vertrag hat. Aber das reicht Boss natürlich nicht. Mindestens ein Erstrunden-Pick soll es dann auch noch sein. Wenn ich noch ein Leckerchen obendrauf. Genau. Und gerade lese ich, die Lakers haben den Celtics wohl mehrere Draft-Picks und Steve Nash für Rondo angeboten. Gut, Steve Nash, da wissen wir ja beide, ne? Aber okay, Boston scheint Picks zu wollen. Und am besten viele und am besten gute für Rajon Rondo. Den einzig wahren letzten, ne, den einen, doch, den einzig wahren verbliebenen Point Guard. Ich hasse das. Okay, gleich. Gleich. Ja, was sagst du dazu? Zu diesen Forderungen auch. Also fändest du das okay für, ich meine, immerhin ist er vierfacher All-Star, glaube ich. Vierfach, fünffach, irgendwie sowas. Champion. Und NBA Champion. Genau. Und dreimaliger Leader der Assists, glaube ich, ne? Drei oder viermal? Ich glaube dreimal. Ja. Kreuze ich mich nicht, wenn es einmal mehr war. Ja. Ja, was sage ich dazu? Sagen wir so, du bist Donnie Nelson. Du siehst, okay, unser Team ist gut. Wir könnten sicherlich noch ein bisschen Flügel-Defense gebrauchen, die Rondo ja auch irgendwo geben kann. Ja, wir würden Rondo gerne haben wollen. Jetzt kannst du sagen, okay, du bist mit Rondo, du hast Dirk, du hast Chandler und Tyson Chandler. Also Chandler passt und Tyson Chandler. Chandler und Chandler. Genau, wir werden wahrscheinlich nicht so, wäre Monte Ellis, wir werden wahrscheinlich nicht so schlecht in den kommenden 2, 3 Jahren sein, wobei man das ja in Brooklyn auch gedacht hat. Wobei, den Mavs trau ich's wirklich zu. Da ist die Frage, wäre dir das jetzt zum Beispiel in 2 späte Erstrunden-Picks wert? Mir persönlich? Ja, mir Nö. persönlich. Okay. Nö. So, das Problem sind ja wahrscheinlich auch nicht nur die beiden Picks, die du geben müsstest. Oder ein Pick. Also nicht, kann ja jetzt auch sein, dass er, während wir hier aufnehmen, wirklich bei den Lakers anheuert, weil die wahrscheinlich schlau genug sind, um ihren 2015er Pick abzugeben. Dann würde ich nämlich Rondo eigenhändig auf einem Silbertablett vor Staples Center stellen. Ja, und Randall am besten noch drauflegen, weil ist ja eh Um verletzt. Gottes Willen, oh, hör auf. Mir wird gerade ganz schummrig. Wie gesagt, also 2 späte Erstrunden-Picks für einen mehrfachen All-Star und einen Typen, der ja durchaus dir etwas geben kann und der wahrscheinlich auch viele Sachen geben kann, weil er ist ja immer ein Allrounder. Statistisch füllt er den Boxscore halt sehr, sehr, sehr stark auf. Das kann man durchaus so sagen, ohne jetzt, ich bin kein Freund von Rondo, das wird man auch gleich hören, aber. Das kann man aber einfach mal so anerkennen. Das Problem ist, du musst Rondo wahrscheinlich einen Max geben im Sommer, weil sonst gibst du 2 Picks ab. Wenn du aber nicht bereit bist, im Sommer den Maximalvertrag unter die Nase zu halten, dann hast du im Grunde jetzt gesagt, okay, danke für die schönen, weiß ich nicht, 7 Monate im Optimalfall, wenn es bis in die Finals reicht oder 6. Jetzt kannst du nach New York, nach LA, nach Sacramento, weiß der Geier, wohin gehen. Das ist, glaube ich, so das, was mich am meisten an Donnie Nelsons Stelle stören würde. Ist Ja, mich auch. Rajon Rondo ein Maximalspieler? Ist er wirklich ein Franchise-Spieler oder nicht einfach nur, und da kann mich jetzt jeder zitieren und ich lege mich da auch gerne mit jedem an, ist er nicht einfach nur ein sehr, sehr, sehr krasser Rollenspieler? Was ist Rondo? Rondo ist kein Scorer, das wissen wir alle. Kein Freiwerfer. Das ist lächerlich. Ich meine, ich kann keine Freiwürfe werfen. Aber ich mache dir 3 aus 10. Irgendwie. Aber 100 pro. Weißt du, was ich Ja, meine? Ja, selbst ich mit weiß, einer was du meinst. Handgelenksverletzung mache ich 3 aus 10. Das ist eine Herausforderung, ab Ja, nach Boston. an der linken Hand. So, dann hatte Rondo immer noch so den Vorteil, gerade auch. Als mal vielleicht ein bisschen Spacing da war, Ray Allen irgendwo draußen stand, den er übrigens auch ab und zu mal bedienen sollte, ein bisschen auf Paul Pierce, Pick and Pop mit Garnett. So, das waren Zeiten, da war Rondo einfach nur gut. Der war da wirklich richtig gut. Der hat da verteidigt, der hat Playmaking betrieben, wie man es halt nennen möchte, hat seine Assists gespielt, ohne dabei eine Assist-Hure zu sein, wie, ich habe einen offenen Korbleger, scheiße, ich jag gerade John Stockton's Assist-Rekord, oh, schneller Kickout an die Dreierlinie. Das hat er gemacht, guckt euch die Videos an von vor 2 Jahren. Und dann konnte er auch einfach am Ring finishen, weil er hatte Platz. Und das hat er gut gemacht zu der Zeit. Er hat über 60% am Ring getroffen, ist gut. So, alles cool. Was macht er jetzt seit in den letzten 2 Jahren? 54%, jetzt 57%. Ist jetzt nichts mehr, was mich aus dem Sessel reißt. Er kann immer noch nicht die Dreier werfen. Er hat seit mehreren Jahren jetzt ein zufriedenstellendes Midrange-Game. Der hat dieses zufriedenstellende Midrange-Game aber hauptsächlich, weil Leute ihm diese Würfe geben. Und das ist vielleicht ein Fehler ab und zu, weil er einfach nicht dieser wirklich komplett katastrophale Distanzschütze ist. Aber ja, also ich würde es im Zweifelsfall auch eher ihn aus der Midrange werfen lassen, bevor ich, weiß ich nicht, einen Sully am Korb stehen habe oder weiß ich nicht, Jeff Green oder irgendwas. Muss man ja leider im Moment, wenn man über die Celtics spricht, solche Namen in den Mund nehmen. So, das zu seiner Offense. Das heißt, er wird nicht für dich produzieren können, offensiv. Gut, 10 Punkte, 12 Punkte geschenkt. Bei welchen Quoten ist eine andere Frage. Oder sehe ich das falsch? Nö, bislang vollste Zustimmung. Gut, also. Ich grätsche rein, wenn ich dir widerspreche. Gut, dann gehe ich weiter. Seit Gerne. 2 Jahren. Oder wie? Okay, jetzt kann ich ja als Nets-Fan, müsste ich ja jetzt eigentlich wissen, wir hatten letzte Saison. Vor der Saison KG, Paul Pierce, Jason Terry bekommen, Ray Allen ist abgehauen. Das heißt, seit in den letzten 2 Jahren, wovon er ja auch in der vergangenen Saison, glaube ich, irgendwie 25, 30 irgendwie sowas Spiele gemacht hat. Davor war er ja auch verletzt, die Saison davor. Und jetzt sind wir ja bei etwas über 20 Spielen. Fakt ist, okay, Verletzungen werfen einen zurück. Die machen eigentlich besser. Der ist aber defensiv mittlerweile einfach nur überbewertet. Er ist generell einfach nur ein furchtbar überbewerteter Spieler, weil er ein Rollenspieler im Grunde ist, der zwischen dieser Big Three, wobei er zu Zeiten von Garnett und Pierce und Allen durchaus auch mal in einigen Spielen der beste Celtic war, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Er war zu der Zeit richtig krass. Aber ohne die ist er einfach. Nee. Nee. Guck mal, der Avery Bradley neben sich stehen im Backcourt. Wenn er wirklich wollen würde, wenn er so verteidigen würde, wie noch vor 4 Jahren, als es wirklich lief bei den Celtics, oder vor 5 Jahren, wo es richtig lief. Die Celtics, damit wird er seiner Mannschaft auf jeden Fall einen Gefallen tun. Das tut er aber nicht. Er ist defensiv wirklich. Er lebt da sehr noch von seinem Ruf, den er sich erarbeitet hat. Genauso wie mit den Assists. Der war nicht immer diese Assist-Hure. Okay, das ist er jetzt vielleicht auch nicht mehr. Das gebe ich ja zu. Das war wirklich diese eine Periode, wo er diesen bescheuerten Rekord nachgejagt ist. Woran sich überhaupt keiner mehr erinnern kann, wahrscheinlich. War er ja auch nicht immer. Er ist ja ein guter Playmaker. Aber ganz ehrlich, will ich Playmaking? Vielleicht Defense? Wenn er Bock hat, vielleicht ist es eine Kopfsache, weil er kann es definitiv. Er ist ein richtig krasser Verteidiger, für mich ein All-Defensive-Team-Spieler eigentlich. Den gebe ich doch keinen Max-Vertrag. Der müsste jetzt eigentlich neben Jared Sullinger, Jeff Green, Avery Bradley, Kelly Olynyk, Marcus Thornton, wenn er wirklich dieser Star, dieser Franchise-Spieler, um Gottes Willen, wenn er auch nur ansatzweise dieses wäre, dann würde er nicht 8,3 Punkte auflegen. So. Dann spielt er auch toll, irgendwie an die 11 Assists, leistet sich auch hier und da ein Turnover, ist ja auch egal, er ist ein super Playmaker, keine Frage. Holt für seine Position unfassbar viele Rebounds, das meinte ich mit Allrounder. Er unterstützt im Grunde den Frontcourt beim Rebounding, finde ich super. Das ist kein Max-Player. Wo sind die Argumente dann, was soll man sagen, wenn Michael Carter Williams Vertrag ausläuft? Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ganz ehrlich? Ich meine, Rondo ist der klar bessere Spieler im Vergleich zu Carter Williams. Carter Williams Playmaking wird besser. Seine Defense wird besser. Sein Wurf fällt nicht, aber der fällt ja bei Rondo auch nicht. Das heißt, ich will nicht ausschließen, dass Michael Carter Williams mit 28 Jahren, die Rondo aktuell auf dem Buckel hat, nicht vielleicht selbst mit 28 Jahren in einer ähnlichen Liga spielt. Sagen wir mal so. Gut, Rondo, wie gesagt, der ist All-Star, der hat einen Chip und so, ist alles cool. Aber lebt nicht in der Vergangenheit und kommt nicht immer hier mit dieser Sache an, der einzig wahre, letzte verbliebene Point Guard und dieses Gedöns. Was meint man damit? Der moderne Point Guard kann scoren. Rondo wusste mal, wie man, oder konnte zumindest seinem Team phasenweise Scoring geben. Konnte auch mal heiß laufen, keine Frage. Aber, ey, ganz ehrlich, 10 Assists. Was macht John Wall zu einem schlechteren Point Guard als Rajon Rondo? Nichts. Nichts. Also ich hasse es, wenn irgendwelche Leute mir ankommen und sagen, Rajon Rondo ist ein, weiß ich nicht, ein Top 5 Point Guard oder Rajon Rondo ist der letzte, weiß ich nicht, verbliebene wahre Point Guard Schrott, Oder der echt. beste Point Guard. Du müsstest mir mit einem Schlappen fünfmal in den Schritt hauen und dann würde ich vielleicht sagen, okay, gib ihm den Max-Vertrag, weil ich vor Schmerzen mich fast erbreche. Aber ich würde ihm niemals den Max-Vertrag als Manager geben. Niemals. Nicht aufgrund der Leistung in den vergangenen 2 Jahren. Trotz, okay, Verletzung hin oder her. Niemals. Ich sagte, du müsstest mich wirklich foltern, damit ich irgendwie. Nee. Und wenn ich noch einmal lesen muss, ne, dass Rajon Rondo der beste Point Guard der Liga ist, dann ich weiß nicht, was ich dann mache. Ja, aber Curry ist auch nur ein Shooting Guard. Ja, natürlich. Shooting Guard mit, weiß ich nicht, Spielen, wo der 10 Assists hat, aber das sind ja nur so, na, ist egal. Wenn Leute nicht die Spiele gucken, ist es halt immer problematisch, mit solchen Leuten zu reden. Jetzt habe ich mich so bei Rondo aufgeregt. Irgendwo musst du mir doch auch widersprechen, oder nicht? Ja, weil ich allgemein die Celtics und Rondo so gern hab, oder wie? Nee, ich kann dir nirgendwo widersprechen, wenn ich eigentlich derselben Meinung bin. Ja, aber guck Würde mal, ich ja, okay, das mit den Celtics ist klar, das habe ich ja auch. ihm einen Max-Vertrag geben? Nein. Aus welchen Gründen? Aus den genannten Gründen. Was macht ihn zu einem guten Spieler, hast du auch genannt. Er ist ein super Allrounder, hat ein super Playmaking, aber und kann Defense, wenn er will. Aber es ist kein Max-Deal. Ganz einfach. Ich kann dir da nicht widersprechen. Okay. Sorry. Es ist einseitig, aber ich kann da nichts anderes sagen. Nochmal, also, du bist den Celtics nicht unbedingt positiv eingestellt. Ich auch Aber nicht, das war jetzt aber meine objektive Meinung dazu. klar, meine ja auch. Aber mal zur Verteidigung. Ja, ich bin ein Mensch, der am liebsten haben wollen würde, dass der Fenway Park einfach irgendwo im Boden versinkt, dass die New England Patriots nie wieder einen Division-Title sich holen, den sie sich dieses Jahr wiedergeholt haben, verfluchte Kacke. Und weißt du, so Boston, das liegt einfach wirklich an der Stadt Boston, so ich mag die nicht. Ich weiß nicht warum, ich mag die nicht so. Ist einfach so. Es hat überhaupt nichts mit den Celtics zu tun. Ich habe mich sogar gefreut, als sie das letzte Mal den Chip gewonnen haben. KG war mir egal, welches Trikot. Das heißt, egal war es mir nicht. Aber ich konnte damit leben, dass er ein Celtic ist und ich habe ihn trotzdem gefeiert. Rondo ist ein Kentucky Point Guard, okay? So, ich mag die University von Kentucky. Alle Spieler, die in den letzten Jahren aus der University of Kentucky gekommen sind, kann ich irgendwie feiern. Ich feiere AD, ich feiere Boogie, Eric Bledsoe, John Wall. So, eigentlich hat Rondo bei mir einen guten Stand vom Prinzip. Aber, Alter, nee. Also so, wie Es kann muss man ja nicht immer abzu. die Person, es muss nicht immer selbst die Person sein, die einen zu solchen Äußerungen bringt, sondern einfach das Umfeld drumherum, was Äußerungen Ja. tätigt, die einfach völlig, ich will nicht sagen, ohne Sinn und Verstand sind, aber völlig am Thema vorbei sind. Mehr oder weniger. Und wie gesagt, Rondo vor, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren? Ja, Hätte man darüber überlegen, nachdenken können, müssen, sollen? Jetzt? Womit will man das rechtfertigen? Also komm bitte zu mir, wenn du mit mir diskutieren willst. Irgendjemand, der das jetzt hört und sich irgendwie missverstanden fühlt. Ich bin auch kein Mathematiker, der sich einfach nur auf Zahlen stürzt. Aber so sag mir bitte, was Rondo in den letzten 3 Jahren so unfassbar Krasses geleistet hat. Auch defensiv. Wir können auch über seine Defensive reden. So, ich meine, Russell Westbrook und so, die sind defensiv auch irgendwie ein Stück weit überbewertet. Ich finde, Mike Conley ist unterbewertet. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen vielleicht subjektiv immer ein bisschen anders, so was man in der Defensive so gut und was nicht so gut findet. Aber alles andere, sorry. Für mich ist Rondo ein Rollenspieler, nicht mal ansatzweise ein Star. Nicht mal ansatzweise ein Franchise-Player. Ein Spieler, der ein Team besser machen könnte. Ich weiß aber auch nicht, davon haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ob. Ey, die Mavs, die haben Monte, auch als so als Ballhändler und als Initiator im Pick and Roll. Wäre ich mit zufrieden als Mavs-Fan, ich sag mal so. Ja. Also ich würde Rondo nur wegen seinem defensiven Potenzial verpflichten und als. Das war's. Es würde aber auch nicht passen, ihn neben Alice zu stellen. Ja, das denke ich. Also ich glaube, da gibt's auch. Das hatten wir ja letztens, ne? Mit Kobe auch. Oder mit neben Harden, irgendwie ist Nee, jedes mit Team. Kobe war das. Das habe ich erst gesagt und dann bin ich aber Genau. zurückgerudert, nachdem du Genau. mir erläutert hast, woran das lag, warum ich das so gedacht habe. So. Also Aber irgendwie sind im nur Prinzip. Teams an ihm interessiert, die einen balldominanten Shooting Guard haben. So, und dann denke ich mir so, ja, okay, gönnt euch. Ihr habt bestimmt keine anderen Probleme. Es ist halt der Name, ne? Ja, eben, das ist halt. Du bezahlst. Das ist wie bei Das meiner ist wie Calvin mit Klein Schuhen. Lederjacke oder genau, bei Schuhen. So, du Und kannst. nein, ich vergleiche gerade nicht ein Gegenstand mit einem Menschen. Ich meinte nur vom Prinzip. Ja, ist ja so. Nein, Bevor wir hier aber gleich ich glaube. Menschenrecht dann noch irgendwie Auf keinen Fall. eine Anzeige vor die Tür setzen. Ja, aber allein schon bei meiner. Da siehst du ja so. Ich trage eine Lederjacke von Calvin Klein. Da steht auf dem Reißverschluss drauf, dass sie von Calvin Klein ist. Ich habe wahrscheinlich das Dreifache bezahlt von dem, was die Lederjacke im Original. Also, weiß ich nicht. In irgendeinem. Bei Herstellung. Ja, nee, also auch in einem vergleichbaren Drogerie, nee, nicht Drogerie, wie sagt man? Hier so Klamottenladen. Mir fällt gerade kein gehobener Begriff dafür Store. ein. Store. H&M oder so ein Quatsch. So. Also natürlich bezahle ich da dreifach. Und das wirst du bei Rajon Rondo auch haben. Du verpflichtest dann All-Star, der Assist-Leader war, etc. Ich glaube, die All-NBA Defensive First Team oder so war auch immer. Aber die Zeiten sind zum Glück vorbei. So, wir labern viel zu lange darüber, aber eine Frage habe ich noch an dich. Wenn dieser Deal wirklich zustande kommen sollte und Word on the Street ist ja, die Lakers haben gerade ein sehr interessantes Paket geschnürt. Das heißt, es muss nicht zwingend so kommen, aber wenn es so kommt, müssten die Mavs dann nicht noch definitiv aktiv werden auf dem Trademarkt? Weil Brandon Wright, wenn man den abgibt und man hat ohnehin nicht so den tiefsten Frontcourt. Und dann dafür wahrscheinlich irgendwie 5 Point Guards im Kader. Müsste man da vielleicht nicht dann ein bisschen noch aktiv werden? Klar, hochgerechnet schwächst du dich eher, als dass du dich verstärkst. Weil du die Stärken von Rondo mit deinem jetzigen, ja, mit deiner jetzigen Starting Five ausgleichen kannst. Also ich glaube nicht, dass Rondo zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein Upgrade wäre für die Mavs. Und wenn du dann noch Wright, der überragend, wie du selbst sagst, von der Bank, ja, dem Team hilft und dazu dann noch Future Picks abgibst, weiß ich nicht. Du schadest dir damit, glaube ich, eher, als dass du dir hilfst. Und Rondo ist immer so eine blöde Sache mit dem Alter, aber Rondo ist halt auch schon 28. Und wer weiß, wie viel Upside er noch hat, wenn überhaupt. Weil ich glaube, er ist so ziemlich an seinem Zenit angekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwo nochmal eine wirkliche Steigerung sieht. Ja, also wie gesagt, du hast das perfekt gesagt, was ich eigentlich auch so im Kopf hatte. Ich würde mir jetzt sogar wünschen, wenn er bei den Lakers irgendwie unterkommt, weil Kobe hat eh nur noch 1 oder 2 Jahre. So. Also wenn er irgendwo in einem großen Markt spielen will, ich bin zwar immer noch der Meinung, dass er zu den Knicks gehen sollte oder dass die Knicks sich durchaus um ihn bemühen könnten. Ja, aber mein Gott, wenn er dann bei den Lakers landet, ich glaube, da wäre er zumindest besser aufgehoben als bei Dallas, weil ey, ganz ehrlich, ich mag Monte auch und ich glaube, Monte hat sich das auch langsamer verdient, dass man ihn anerkennt für das, was er ist. Und das ist halt ein Borderline All-Star in meiner Meinung nach. Er ist einfach nicht mehr der Spieler, der in Milwaukee Golden State war. Ja, Ist einfach absolut. so. Ja, gut. Wo wir bei balldominanten Shooting Guards sind. Immer diese Überleitung, ey. Lance. Born ready vor seinem Comeback, eventuell? Fragezeichen. Für mich wird es aber wirklich nicht sympathischer heute, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube War auch das nicht, dass jetzt. das noch so generell die ganz sympathischen Spieler sind, kommen auch, glaube ich, nicht mehr. War das jetzt schon direkt die Frage? Ja, was hältst du davon? Also, ich meine, bringt das den Pacers jetzt überhaupt irgendetwas, wenn sie, ja, Lance wieder zurückholen? Ich glaube, den Pacers bringt jeder qualitativ hoher Spieler wie Lance etwas. Ich glaube auch, dass Lance in Indiana wieder anfangen würde, Basketball zu spielen und nicht irgendwie Hallenheimer, so wie er es jetzt fabriziert. Ja, klar, jetzt. Wenn man die Situation sieht, schon. Außer natürlich, dass die Gerüchte, dass es im Locker-Room letzte Saison geknistert hat zwischen den drei Stars, in Anführungsstrichen. Ich sage, gut, dann wäre es wahrscheinlich nicht so optimal, wenn man jetzt Lance Hibbert an die Seite stellt und George dann ab nächster Saison auch wieder. Also ich glaube dann, das ist schwer, ne? Ich würde es auch irgendwie gerne sehen, dass die Hornets sich irgendwie zusammenreißen und das mit Lance und Kemba funktioniert. Aber da muss man halt abwägen, was man jetzt eher möchte. Den Spielern noch mehr Zeit geben, sich einzugewöhnen oder halt Schlussstrich zu ziehen und doch noch irgendwie versuchen, einen positiven Saisonabschluss zu ziehen. Ich glaube, für Lance, klar, wenn er zurückkommt, wäre irgendwie wie nach Hause kommen. Er war ja auch relativ geknickt, als es soweit war. Ich würde ihn gerne in New York sehen, aber gut, da wird's wohl eher schwierig, glaube ich. Ja, ich glaube, die Pacers würden den Deal gar nicht so Lance zuliebe, oder nee, nicht Lance zuliebe, wie sagt man das, sondern um ihrer aktuellen sportlichen Situation willen. So wie ich das mitbekommen habe, was ich aber für absolut absurd halten würde oder finden würde, die Pacers wollen, dass Charlotte einen Pick drauflegt, dass Charlotte den Deal, immer noch für mich guten Deal von Lance Stevenson, ja, los wird. Also sprich, für diesen Salary Dump möchte Indiana einen Erstrunden-Pick. Und da denke ich mir so, okay, wir sind jetzt hier nicht in einer, weiß ich nicht, Amari Stoudemire, Joe Johnson Liga. Ich meine, wir reden hier von 9 Millionen im Jahr mit einer Teamoption im dritten Jahr. Also du hast 1,5 Jahre garantierten Lance im Grunde unter Vertrag. Das sind wie viel Millionen? Also nicht viel. Und du hast halt die Chance, dass er sich bei dir wieder entwickelt und du ihn vielleicht erneut traden könntest. So wie bei Rudy Gay damals oder so. Also steht ja auf keinem Papier, dass er den Dann Vertrag bei den Pacers erfüllen muss, wenn man ihn nicht haben möchte. Weißt du? Also ich fände, also das wäre wirklich für die Pacers, fände ich krass. Also wenn die das wirklich so hinkriegen und Charlotte noch irgendwie einen von mir aus auch geschützten Erstrunden-Pick abschwatzen können, das fände ich dreist. Das fände ich, also Chapeau dann an Larry Bird, aber das wäre hart. Und Andererseits, dann müsste man MJ schon wieder kritisieren, was er da veranstaltet. ja, leider. Wenn da dann irgendwie sowas zustande kommen sollte. Andererseits, ich frage mich so, was will Charlotte jetzt eigentlich? Ich meine, entweder sagst du jetzt, du kannst dich ja jetzt nicht mehr großartig verbessern, wir sind ja nicht mehr in der Free Agency, sagen wir mal so. Das heißt, entweder du sagst, komm, ja, nicht wir tanken die Saison, aber wir finden uns jetzt damit ab, dass wir letztes Jahr ein bisschen overperformed haben, dass uns McBob fehlt und dass einfach auch jetzt der Saisonstart durch die Verletzung von einem Schlüsselspieler wie Michael Kidd-Gilchrist und diversen Formtiefs nicht gut gelaufen ist, wir verpassen die Playoffs, Punkt. Wir werden wieder ein Lottery-Team. So, Milwaukee ist am Ballen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die Nets noch, weil die einfach wie ein Haufen Hühner mit abgeschlagenen Köpfen spielt, so. Aber die Hoffnung sollte nicht zu groß sein, so. Ich meine, Ja. was haben die zu verlieren? Dann wäre doch einfach gar kein Deal, wäre doch der beste Deal. Weil du gibst dann Lance einfach die Chance, da rauszukommen aus diesem Slump, in dem er drin ist. Ich meine, in der Theorie funktioniert das doch eigentlich auch. Stellst Kemba auf die Weak Side, lässt Lance ein bisschen Ballhandling übernehmen, Kemba macht einen Dreier. Ich meine, solche Sachen sehe ich jetzt einfach auch noch nicht so, wie ich es mir in der Offseason vorgestellt habe, als ich von dem Move gehört habe. Ich meine, wenn du wirklich sagst, okay, du bist dieses Jahr, ne, du kriegst jetzt auch nichts im Gegenwert zurück, was du ja von den Pacers wahrscheinlich nicht kriegen würdest. Warum dann dealen? Wenn du aber von den Nets, sage ich jetzt mal, einen Spieler wie Joe Johnson, Brook Lopez oder so kriegst, also ein All-Star, der dein Team wahrscheinlich in der Spitze besser macht. Ja. Besser machen könnte. Ich will die Nets im Moment nicht allzu sehr loben. Dann wäre das ein Move, wo ich sagen würde, okay, die wollen wirklich noch weiterhin angreifen, so, die wollen jetzt besser sein mit Kemba, mit Big L in den letzten Vertragsjahren von ihm. Angriff. Aber du würdest ja weder angreifen, wenn du mit den Pacers einen Deal machen würdest, und du müsstest noch einen Pick oben drauflegen. Was hat das für einen Sinn? Verstehe ich null. Stimmt. Ja. Also wie gesagt, ich fände es frech, wenn Larry Bird das wirklich durchkriegt, weil dann hätte er vor allen Dingen Lance für den ja, Spottpreis, sagen wir mal. Zumindest war das ja im Sommer so die Aussage, dass es ein Spottpreis ist, diese 9 Millionen 27, nee, 9 Millionen jährlich so. Ja, wäre, glaube ich, eine krasse Geschichte für die Pacers. Anderes Team aus dem hohen Norden, das ja aktiv bei Trades ist, sind, welche Überraschung, die Detroit Pistons. Ja. Die Detroits 3. Ich muss immer noch lachen, irgendwie, wenn ich die Namen lese, weil ich es, ja, ich finde es schön. Wir haben eingangs. Dieser Sarkasmus gerade, ne? Das tut mir leid. Also, no hate für Josh Smith. Also, ich verprügel den zwar manchmal und so. Ich schieße auch manchmal so gegen ihn, in Anführungsstrichen, auf Twitter. Aber ich finde ja nach wie vor so. Alter, wenn die Nets jetzt zum Beispiel sagen würden, wir wollen Athletik und die ganze Zeit mit dieser Scheiße mir in den Ohren liegen, holt euch Josh Smith, ich könnte damit wunderbar leben, weil ich meine, so schlecht finde ich ihn halt nicht. Dumme Wurfauswahl, aber der Rest So, ist so gut. schlecht, wie wir ihn immer machen, ne? Nee, Ja. ist richtig. Also. Ich denke auch manchmal, nachdem ich den Podcast nochmal gehört habe, okay, war wohl wieder meine Spur zu hart. Ja. Eigentlich ist Josh ganz cool. Ja, also Wurfauswahl hin oder her, aber der Rest stimmt ja eigentlich. Also es ist jetzt Kann kein rebounden, kann Gamechanger. verteidigen, Genau. kann scoren, den kannst du. Ganz ehrlich, bei den Nets, wunderbar. Ja. Eingangs über die Kings geredet und darüber geredet, dass im Sommer wohl Beef gab, ob Josh Smith dahin passen würde. Jetzt die Frage. Mike Malone ist weg. Geht da wieder was? Könnte heiß werden, ne? Ich denke mir das auch. Also ich habe zwar in der Hinsicht noch nichts gelesen, aber ich fände es jetzt logisch. Er ist ja auch spannend zu sehen, oder wird spannend zu sehen sein, wie weit man denn schon im Sommer war, ne? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Wir wissen ja gar nicht, ob es halt wirklich nur ein Gerücht war oder ob man dann schon in Gesprächen war. Finde ich auch ganz interessant, den Aspekt, aber es könnte schon heiß werden, ne? Wobei ich ja hoffe, dass man vorher irgendwie den Trade dann einsetzen kann. Am besten nach New York. Guck mal, wie gut ich zu dir und deinem Netz bin. Ja, danke Ich wünsche euch schön. nur das Beste. Und den Platz hinter uns in den Playoffs. Ja. Du hast nur Angst, dass wir in den Playoffs gegeneinander spielen würden und wir dann haushoch gewinnen würden. Wie Nein. letztes Jahr, ne? Ja, genau so, genau so. So würde das dieses Jahr übrigens auch laufen. Da mache ich mir gar nichts vor. Wobei, Regular Season 2:0 für uns, ne? Würde wahrscheinlich jetzt genau andersrum laufen. Nee, würde nicht. Wir verlieren auch jetzt wahrscheinlich gegen die Pistons, obwohl ich ja gerade sarkastisch über die Detroit Pistons rede. Ich Ja, glaube Sonntag. dann kann Smith ja nochmal Probe spielen. Ja, genau. Vorspiel. Was ist denn mit dem. Unterhalte ich mich jetzt zurück, weil ich habe heute genug über Rondo geredet. Ich brauche jetzt nicht noch einen Point Guard, den ich sehr doll mag. Brent Jennings, will den keiner? Naja, ich sag mal so, Mister, ich stehe frei vom Korb, zieh zurück und versuche einen Jumper und treff nicht. Die Aktion war gut. Ah, die war gut. Check the Fool Nummer 1 haben wir schon mal safe diese Würde ich Woche. auch sagen, ja. Außer Javal haut wieder irgendwas raus. Ach, der ist immer dabei. Hall of Fame. Ja, will den keiner. Ja, keine Ahnung, wenn man einen talentfreien Point Guard sucht. Ah, okay, talentfrei. Talentfrei im Sinne von Playmaking. Er Ja. ist für mich kein Point Guard. Punkt aus Ende. Das ist auch wieder so eine geile Sache. Auch hier wieder Newsflash. So, ich gehe wieder 2 Jahre zurück. Als Rondo so auch auf seiner Assist-Tour war, Assist-Tour, geiles Wort, war Brandon Jennings, glaube ich, in seiner ersten Saison bei den Pistons, wenn mich alles täuscht. Mal auch so ganz nebenbei, man hat ja nur Brandon Knight und Chris Middleton an die Bucks abgegeben, aber YOLO und so. Interessiert ja jetzt keinen mehr. Jo, so. War, glaube ich, wie war das? Also Jennings Scoring übernommen und so. Man, das kann er ja auch, wenn auch nicht effizient, aber irgendwie kriegt er den Ball halt bei Stell ihn echt. auf die 2 und ich bin glücklich. Ja, bei dem Und ich Dreier bin ist doch ohne keiner. Witz, Okay, ich ja, bin okay. glücklich. So. Was wollte ich sagen? Also, wie gesagt, es lief beim Scoring, aber dann hatte er ein Assist, zwei Assists oder irgendwie sowas. Guck das nach, auch hier will. Ich kann mich da genau dran erinnern. Dann hieß es. Oh, puh, der ist kein Playmaker, der ist so, oh nee, der muss viel mehr Assists, weniger Turnover, bla bla bla. Original, eine Nacht später, keinen einzigen Punkt, mehr als 10 Assists. Und dann denke ich mir, Alter. Ja gut. Ich so, okay, du kannst entweder Playmaking oder du nimmst völlig bescheuerte Jumpshots aus irgendwelchen Ecken. Wobei, Ecken wäre ja schön, aber tut er nicht. Aber wie kann man. Nee. Also so auch Nee. überhaupt nicht so, überhaupt keine Nee. Identität selbst als Spieler zu haben. So, der liest irgendwelche Tweets von irgendwelchen angefressenen Pistons-Fans und denkt sich so, boah, scheiße, ey, heute spiele ich 10 Assists. Ich kann sowas nicht ab, ne? Ich kann, sorry, aber so. So auf irgendwelche Stats bedacht sein, so, ne. Sei doch einfach du selbst, so, Alter, scheiß doch drauf, wenn du an einem Abend. Ich meine, ich würde zwar nicht sagen, das haben viele Point Guards, dass sie mal nur 2 oder 3 Assists spielen, aber Kyrie doch auch, oder? War das nicht so? Hatte Kyrie nicht auch mal jetzt Spiele, wo er keinen Assist hatte und einen. Ja, aber Kyrie ist doch angeblich gar kein richtiger Point Ja, Guard. Der sowieso kann kein nicht. Playmaking und ja, spielt halt neben LeBron, der irgendwie mal gefühlt pro Abend 12 Assists auflegt, wenn er will. Dann Ja, aber bleibt halt dann. nicht mehr viel Platz. Man muss halt immer mal die Gesamtsituation sehen, ne? Ja, aber ich würde das doch einfach abhaken, ey. Dann so offensichtlich das zu machen, einfach auch keine Würfe zu nehmen und einfach auch wieder nur den Ball irgendwo nach außen hinzugeben und hoffen, dass der dann auch noch trifft, kann ich nicht viel mit anfangen. Und seitdem ist es auch wieder so, dass ich Brandon Jennings Statistiken mit großer Vorsicht genieße. Weil, wie gesagt, wenn du die Spiele guckst und auch so die NBA wirklich tagtäglich verfolgst und du Entwicklungen oder gewisse Zusammenhänge erkennst, dann sind für dich auch Statistiken nicht mehr so ein Allheilmittel. Also für mich zumindest nicht. Wenn ich sehe, dass ein Rondo oder ein Jennings 10 Assists auflegt, aber 6 Punkte oder so nur macht, dann ja, ist das natürlich einerseits gut, aber dann weiß ich auch vielleicht, dass da ein bisschen was hintersteckt, wobei das Beispiel jetzt auch nicht so doll war, aber. Gut, also Brent Jennings Ich will glaube, es keiner. war trotzdem verständlich, Ja, okay. sozusagen. Übrigens verdient er 8 Millionen. Das ist für einen Sixth Man ist das natürlich auch wieder. Das wäre er, glaube ich, im Zweifelsfall für Ja gut, einen. aber wenn du dann das kriegst, was du verlangst, also Scoring und möglichst effizient, dann kannst du auch irgendwo damit leben. Ich möchte Josh Smith und Brent Jennings als im Paket zu den Sacramento Kings traden. Bitte. Dann haben wir doch wieder, dann haben wir einmal I like Stauskas. Stauskas? Dann haben wir Ben und dann haben wir da noch so ein Jennings rumfliegen. Und Aber Ben Collinson und wer ist denn da noch alles? Sessions, Landry, Evans, Reggie Evans, my boy. Nee, das würde ich echt gerne sehen. Jennings, Smith, Gay, Stauskas? Boogie. Lass Bobby in Ruhe. Der kann da nichts für. Nee, Ich aber weiß, hättest ich du rede wirklich. gerade von Josh Smith, Brandon Jennings und du kommst mit Boogie an, als ob der irgendetwas mit diesen Leuten Nein, gemeinsam weil ich. hätte. Psst jetzt. Psst. Wenn der Kuchen Eigentlich. redet, ist der Krümel leise. Ja. So. Nein, aber was. Zu den Kings. Ja gut, dann kriegt Boogie halt keinen Wurf mehr. Ja, eben. Will ich auch. Ey. Dann rasiere ich die Kings. Ohne Rasierschaum. Mit einer stumpfen Klinge. Nächster. Wir haben ja über Detroit 3 gesprochen. Ich glaube, Stan Van hat ein bisschen versucht, ja, ganz clever zu sein. Hat gemerkt Ja, in, ne? will er sie jetzt eigentlich beide traden? Ja. Na gut. Und Liest Jannik man ist so, halt. ne? Also ich meine, ne, was auch immer stimmt, was man so liest. Da gab es ja gestern auch einen netten Artikel über den NBA-Journalismus. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Ja, in Atlanta hat man ja den Fall, dass dann Danny Ferry auf, na, ich sag mal, ausgedehntem Urlaub ist. Oder im ausgedehnten Urlaub ist. Da halt seine General Manager-Rolle nicht mehr so wirklich wahrnehmen kann. Und dann hat Stan sich wahrscheinlich gedacht, fragen wir doch mal, ob die Monroe gebrauchen könnten. Würde ich jetzt vielleicht sagen, ja, okay, könnte man vielleicht irgendwo drüber nachdenken, warum auch immer. Also, ich finde den Fit nicht so wirklich sinnvoll. Aber er hat jetzt wirklich nur Jeff Teague und Kyle Korver im Gegenzug verlangt. Auch nur. Angeblich, wie gesagt. Also ich dachte mir so, was? Echt Ja jetzt? gut. So kann man das natürlich dann auch hinbiegen, ne? Ja. Also du willst wahrscheinlich einen, weiß ich nicht, Top 3 Point Guard des Ostens aktuell haben. Ich meine, das je nach Maßstäben könnte man da sicherlich. Und halt einfach ein Typ, der, was Shooting angeht, auf einem völlig anderen Planeten lebt. Ich habe ja letztens zu dir gesagt, der scheißt auf 40, 50, 90 Clubs, der macht bald seinen eigenen Club. Mit 50, 50, 95 oder so. Also Kyle Korver ist einfach unfassbar krass. Ja, also, da fand ich. Also, das war so für mich das Gerücht der Woche im Grunde. Also Monroe für Jeff Teague und Kyle Korver zu den Hawks. Herrlich. Aber. Glaubst du, Monroe wird noch irgendwo hingedealt? Komm, wo ist die Heat Nation? Du weißt, Ja, dass ich ihn mag. ich weiß. Ich mag Greg Monroe wirklich sehr. Ich würde es auch irgendwie feiern, wenn er bei den Heat landen würde. Gibt's so zwei Probleme. Punkt 1. Für was? Wir haben nichts, was wir abgeben können. Ist nun mal so. Und da kann ich nichts für, da kann das Front Office was für, da kann ich aber nichts für. So. Grund 2 ist ja schön und gut, dass er uns mehr Rebounds bringt, was wir auch brauchen. Aber ganz ehrlich, dann haben wir zwei Power Forwards mit Bosch und Monroe, die eigentlich halt Power Forwards sind und keine Center. Und beide den Ring nicht beschützen können, was wir auch brauchen. Also zusammengefasst, Monroe finde ich geil, würde ich gerne bei den Heat sehen, macht nur wenig Sinn, also eher nicht. Jedenfalls nicht jetzt. So, Okay. sorry an meine Heat Nation, aber ich kann da, ist meine Meinung darüber. Ja, ich finde auch schwierig, irgendwie einen Deal für Monroe zu finden. Ich denke mir so, eigentlich nicht jetzt, aber vielleicht so nächste Saison. Die Knicks? Also Du gesetzt. willst alle Free Agents, die bald Free Agents werden, zu den Knicks bringen. Ja, ich hätte. Guck mal, diese Triangle, er hat ja, glaube ich, auch gerne jemanden, der im Low Post operieren kann. Und das ist Greg Monroe für mich. Und ich glaube, Greg Monroe ist günstiger zu haben, günstiger auf jeden Fall als Marc Gasol. Und ja, vielleicht, ja, ist das vielleicht auch mal so eine Sache, der ist jung. Weiß ich nicht, der könnte da wirklich irgendwie. Na, ich weiß nicht. Also es wäre so ein guter Plan C, würde ich sagen. Sagen wir mal so. Was wäre denn A und B? Ja, Gasol als Big Man jetzt. Ach so, ja klar. Und da fällt mir bestimmt noch irgendjemand anders ein, aber. Eben war es Rondo. Oder war es nur auf die Big Nee, Men ich bezogen? war jetzt auf die Big Man bezogen. Ah, Rondo wird ja okay. gar nicht so gut zu den Knicks eigentlich passen. Also. Das habe ich nur schon seit 2 Jahren im Kopf. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich Rondo und ich glaube, Rondo und Melo haben irgendwo mal gemeinsame Zweige. Ich glaube, Oak Hill Academy beide oder so. Und ich glaube, die sind privat ganz cool miteinander. Vielleicht hoffe ich darauf, dass das dann Klick macht, aber ich weiß nicht, warum ich ihn bei den Knicks sehen wollen würde. Was auch immer. So, letztes. Nicht Trade-Gerücht, da gibt es eigentlich noch gar keine konkreten Gerüchte drüber, aber. Ich habe gelesen, die Rockets sind ja auch schon seit Monaten oder so an Rajon Rondo interessiert. Soweit so gut. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Rockets ihre Priorität in der Free Agency von Rockets von Rondo auf einen anderen Point Guard verlagert haben. Ja, Goran Dragic halt. Habe ich mir so gedacht. Die Wahrscheinlichkeit, und okay, du hast als Phoenix natürlich so ran gesigned und du bist bei Phoenix oder hast Goran Dragic zum MIP gemacht und weiß ich nicht, als in seinem Prime, als Starter, was auch immer, hast ihn halt Chancen gegeben. Nur ist die Versuchung dann nicht vielleicht echt größer zu einem, ja, vielleicht kann man kann schon sagen, Contender zu wechseln. Weil Phoenix ist ja jetzt auch irgendwo im Niemandsland. Also in der NBA, wenn es keine Conferences geben würde, würden sie natürlich irgendwie Postseason-Basketball spielen, aber im Westen sind sie ja wirklich irgendwo im Niemandsland und werden meiner Meinung nach auf keinen Fall in die Playoffs kommen, weil dafür ist OKC zu früh zu stark geworden. Hast du da nicht irgendwie die Befürchtung, dass du ihn im Sommer verlierst und könntest ihn jetzt vielleicht traden, weil du ja, so Leute wie ein Gerald Green hast, wie ein Isaiah Thomas, wie ein Eric Bledsoe. Was würdest du dazu sagen? Das ist schwer. Ich meine, wir haben in den Previews haben wir schon darüber geredet, dass der Backcourt ja sehr gut bestückt ist bei Phoenix. Tyler Ennis hättest du da theoretisch ja auch noch. Ja, klar. Ich glaube, hätte ich das sagen in Phoenix, aber das ist schwer. Gehen wir mal davon aus, dass Bledsoe fit bleibt. Und dass Thomas das Leistungsniveau aus Sacramento ja erreichen kann. Hat er das nicht schon? Ja, klar hat er das schon, aber Ach ich so, meine, okay. wenn er dann würde er ja starten, theoretisch. Wenn du dann Ja. Dragic tradest. Ja, was, ich glaube jetzt kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube, Gerald Green, als irgendeiner von den beiden jetzt ausgefallen ist von den Starting Backcourtlern, war dann halt Green, glaube ich, der Starter. Aber Thomas hat natürlich trotzdem enorm viele Minuten bekommen von der Bank dann halt. Ja, kommt ja auch darauf an, was du zurückbekommen würdest, ne? Ja, nee, klar, ja. Also, so ein, meinst du, so ein Beverly würden sie abgeben? Ja, was soll Phoenix mit Beverly, ist dann wieder die Frage. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dann müsste man wirklich wieder mit über Picks reden, ne? Weil Boah, sonst. ist auf jeden Fall richtig schwer. Also, keine Ahnung. Wenn du ihn abgeben würdest, dann hättest du halt Thomas, der eigentlich mehr Sixth Man ist. Wobei er natürlich auch starten könnte. Könnte ja. Aber gefällt mir Und sehr gut als Scorer von der Bank, muss ich echt sagen. ja, ist einfach auch. Ja, er kommt wieder das Dämliche mit der Körpergröße und seinen körperlichen Fähigkeiten, aber ich glaube, die Rolle ist für ihn, wenn er auch in 5, 6 Jahren noch auf hohem Niveau in der NBA spielen will, einfach am besten auf ihn zugeschneidert. Ja, und Ennis kannst du nicht starten lassen. Das Da reicht. müsstest du halt echt schon. Ja, einen Beverly eigentlich mitbekommen. Zu den Suns. Oder halt dann wiederum noch einen neuen Trade einfädeln, damit du halt einen neuen Backcourt aufstellen kannst. Beziehungsweise einen Backcourt-Partner für Bledsoe. Also es ist ganz schwierig. Also ich an Phoenix Stelle würde da eher nein sagen. Um ehrlich zu sein. Ich an Phoenix Stelle würde, glaube ich, entweder Green oder Dragic abgeben. Ich glaube, die sind beide in dem letzten Jahr. Bei Green weiß ich es jetzt nicht. Bei Dragic, er hat, glaube ich, angekündigt, dass er aus seinem Vertrag rausgeht. Was ja auch absolut verständlich ist, weil nie war sein Marktwert höher. Kann ich ihn nicht irgendwie nachhalten, dass er das macht. Ich glaube, da ist wirklich so eine Sache, da muss wirklich auf das Angebot geguckt werden. Aber Wie gesagt, du wirst dieses Jahr könntest du theoretisch ja rechnerisch noch immer natürlich die Playoffs schaffen. Das könnten die Lakers ja auch noch. Ist es realistisch? Ist die Angst so groß, dass man ihn im Sommer verliert? Ist es vielleicht auch so, dass das erfrischende Konzept von Jeff Hornacek, generell die Mannschaft in Phoenix, ist das ausreichend, um in die Playoffs zu kommen? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt stellen würde. Und wenn man jetzt irgendwo in dieser Saison, in der man wahrscheinlich eh nichts reißen wird, die Chance hat, sich irgendwo verbessern zu können, langfristig, ich würde darüber nachdenken, das sage ich ganz ehrlich. Die Rockets sind halt ein Player, muss man halt dazu sagen. Also die haben immer noch den Vorteil, dass sie in Texas sind und du mehr, wie sagt man, mehr Brutto vom Netto oder mehr Netto vom Brutto, also im Grunde weniger Steuern bezahlen muss in Texas. Ist halt einfach auch, finanziell wird das ganz schwierig für die Suns, wobei man natürlich Dragic einfach auch einen Max-Deal geben könnte oder einen sehr hoch dotierten Vertrag, was ich nicht glaube. Dann wird er wahrscheinlich bleiben, aber die Chance ist echt da. Also ich. Er ist auch schon 28, ne? Das ist so Rondos Jahrgang. Ja. Muss man gucken. Ich. Und ist aber auch wieder die Frage, was kommt da noch? Ist wahrscheinlich nicht viel, was da noch an Potenzial vorhanden ist. Also, ich habe niemals gedacht, dass er so gut spielt wie in der letzten Saison. So, ich Das ganz hat, glaube ich, ehrlich. niemand, das hat, glaube ich, niemand gedacht. Ja, und. Ja. Ja, es ist halt wieder so eine, ich glaube, die Suns würden nicht gut daran. Wobei, wenn man die Saison abschenkt und sagt, komm, wir spielen jetzt einfach und gucken, was dabei rauskommt, ohne jetzt wirklich Playoff-Ambitionen zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass man das Risiko eingeht, weil dann hast du halt Zeit zu experimentieren. Andererseits, wenn du sagst, wir haben noch eine reelle Chance auf die Playoffs, wir versuchen das zu geben, würde ich sagen, dann behalten wir das Team zusammen, so wie es ist. Oder versuchen durch kleinere Trades uns, ja, in der Breite des Kaders zu verstärken, aber so eine Major Trades würde ich dann eher nachlassen. Aber das liegt dann halt daran, wie man jetzt weiter verfahren will in Phoenix. Da bin ich eigentlich ähnlicher Meinung. Ja gut, war jetzt auch ein relativ konstruiertes Gerücht einfach nur, weil die Rockets halt auf den Plan gekommen sind und dass man Daryl Morey in der Free Agency ernst nehmen sollte, das hat er, glaube ich, in den letzten ja, 2 Jahren bewiesen und dieses Jahr ist es ihm ja fast erneut gelungen, einen Superstar nach Houston zu locken. Also den unterschätze ich nicht, sagen wir mal so. Ja? Erstmal so ein bisschen. Was meinst du denn, welcher Spieler auf jeden Fall ein neues Team findet in den nächsten Wochen? Oder wer ist der Erste? Rondo. Also Meinst du? Rondo oder Lance? Einen anderen kann ich mir. Ja gut, wenn wir jetzt von Major Deals reden, also wirklich von Startern oder von guten Spielern in der Liga. Corey Brewer ist auch so eine Personalie, der soll angeblich noch weg, aber der ist halt, ja, ist halt Corey Brewer. Also der könnte wahrscheinlich noch eher drankommen, aber so ein Trade, über den ich eine Trade-Analyse schreiben würde, ich definiere es mal so, Rondo, was meinst du denn? Ich bin immer noch der Meinung, dass ich glaube, dass Rondo bei den Celtics bleibt. Echt? Weil die Trade-Szenarien, die wir bislang haben, die machen einfach alle für die Celtics nicht wirklich Sinn. Wenn du, außer du bekommst dann halt, vor allem jetzt, wo Smart verletzt ist. Ja, aber überleg jetzt mal echt, die Lakers, die lassen sich wieder komplett über den Tisch ziehen und die denken, Ja, ey, gut, ja, gut. Sagen ne? wir, sie kriegen wirklich alle Picks, die da so irgendwie auf dem Tisch standen. Ja gut, dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, ja. Andererseits, man hat ja diese Saison, auch wenn das irgendwie überhaupt nicht der Plan war, schon noch gewisse Ambitionen. Und dass die Celtics Basketball spielen können, haben sie diese Saison ja oftmals schon bewiesen. Ist halt dann wieder die Frage, wie weit man dann im Draft runterrutscht. Obwohl, ich glaube, die Celtics können auch gut mit ja, mehreren fix Mitte und Ende des Drafts, der ersten Runde leben. Klar, wir können auch ein bisschen ausprobieren. Ja, Also es ist, Celtics ja, ist also schwierig. ich habe immer noch das Gefühl, Rondo bleibt, aber das habe ich bei LeBron auch gehabt, also von daher lassen wir Auch das. hier wieder Nee. der Punkt. Bist du als Danny Ainge bereit, auf Grundlage der letzten beiden Jahre Rondo als Kern eines Playoff-Teams, was er nicht ist, wahrscheinlich auch nie sein wird, bist du bereit, ihm den Max zu geben im Sommer? Weil das musst du. Nö. Wahrscheinlich wäre ich auch nicht. So, du hast Marcus Smart gedraftet, von dem du sehr viel hältst, von dem ich mittlerweile auch viel halte. Oder mehr Mehr halte. als noch am Anfang, wo wir uns fast über ihn gestritten haben. Genau. Und er ist jung. Und Ja, Fakt ist auch, eigentlich. Rondo hat, wie viel gute Jahre hat Rondo? Zwei, drei, vier? So, Ja. jetzt wirklich noch den Vertrag. Die Celtics sind weit davon entfernt, einen Star neben Rondo landen zu können. Die Leute kommen nicht, wie ein Kevin Love, der guckt sich den Fenway Park an, sagt, ja, ist schön, hey, die Red Sox spielen scheiße, die Celtics spielen scheiße, die Patriots mag ich nicht, also ich nicht. Die Stadt ist scheiße. Ja, das weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, ich habe zumindest noch keinen freundlichen Bostonien getroffen. Ja, ich habe, sorry, also da frage ich mich auch, so ist das irgendwie im gegenseitigen Interesse, dass man da weiter zusammenarbeitet. Weiß ich nicht. Andererseits kriegt man irgendwie jetzt noch einen Superstar per Trade, wie auch immer man das anstellen will. Dann denke ich wieder, okay, sobald du den hast, hast du einen perfekten Zuarbeiter in Rajon Rondo und dann könnte man drüber nachdenken. Aber Rondo Ja, aber als welcher Big Star ist denn wirklich auf dem Markt? eben keiner. Von daher glaube ich einfach nicht daran, dass es für beide irgendwie ja, Interesse sein kann, von Interesse sein kann. Wir haben letzte Außer Woche. Rondo legt so ein bisschen Wert auf seine Legacy. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber das ist dann halt auch wieder viel Spekulation. Genau. So, was ich sagen wollte. Letzte Woche haben wir was angefangen, das müssen wir diese Woche zu Ende bringen. Aber wird nicht leichter. Nicht leichter. Die West-All-Stars. Bisher. Bis zu diesem Moment. Also. Das heißt, einige Spieler, die wahrscheinlich bei vielen im Kopf rumschwirren, sind jetzt einfach mal nicht dabei, weil sie vielleicht ein paar wenige Spiele auf dem Buckel haben. Zumindest sind sie bei mir nicht dabei. Wen hast du auf Guard? Welche von beiden? Wie, welche von beiden? Ja, Backcourt. eins oder zwei. Also allgemein meinte er, Ja, okay. klar. Soll ich gleich beide nennen? Ja. Ja, gut, Curry ist safe, würden wir mal so sagen, ne? Würde ich auch sagen, Und dann habe ich mit mir gerungen. ja. Ich ahne was. Dann habe ich mit mir gerungen. Und ja, dann ist meine Wahl aber letztendlich doch auf CP3 gefallen. Okay. Curry, spielt eine überragende Saison. Ist wahrscheinlich derzeit auch im Moment der beste Point Guard der Liga. Nein, der ist kein Point Guard. Rondo Ja, ist ein genau. Point Guard. Der einzig wahre. Aber ganz ehrlich, Chris Paul spielt keine so schlechte Saison, wie sie dargestellt wird. Das stimmt. Der hat alleine sein Assist-Turnover-Rating hat er nochmal verbessert. Nochmal. Und das war die letzte Saison schon überkrass. Für mich immer noch der beste und der einzig wahre Floor General und somit der beste Point Guard im Game für mich. Da könnt ihr mich jetzt auch wieder kreuzigen, ist mir egal. Ist er einfach für mich und ansonsten wäre es Harden geworden, wenn es vorher nicht gewesen wäre. Sagen wir es mal so. Ja. Das Ding ist, ich habe zwei, neben LeBron James, den ich für den nach wie vor für den besten Basketballer der Welt halte und deswegen automatisch schon ein MVP-Vote von mir als stimmberechtigter Journalist safe hätte, habe ich zwei Spieler, die ich Stand heute aufgrund des Standings der jeweiligen Teams ihm vorziehen würde. Das ist halt zum einen Steph Curry, weil Steph Curry, ich komme da aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Gut, zum anderen könnte man jetzt sagen, ist es vielleicht ein spanischer Center der Memphis Grizzlies, aber tatsächlich finde ich, dass James Harden bisher eine unfassbar krasse Saison gespielt hat. Ich meine jetzt, okay, Effizienz und so, Ach, immer dieses Effizienzgelaber, Mann, der spielt Ja, ey. die Hälfte der Spiele diese Saison gefühlt ohne Howard, da muss er Eben. halt die Würfe nehmen und dann geht nun mal einer mehr daneben. Das Ja. ist genau das gleiche Spiel wie mit Kobe, wo mir das mittlerweile auch völlig auf den Sack geht. Ich fand es am Anfang auch so ein bisschen lustig, aber mittlerweile ist echt so, komm, er bringt seine Leistung und dann braucht er halt drei Würfe mehr als ein anderer Spieler und who Ja, cares? ist so. Er bringt seine Mannschaft zum Sieg. Heute Nacht alleine schon wieder 41 Punkte, 10 Assists. Das legst du nicht einfach so auf und das legst du auch nicht durch Zufall auf. Genau. Und wenn du Also, dafür 30 Würfe brauchst. wie gesagt, sehe ich ähnlich. Also, ich verstehe, dass Leute da ein Problem mit haben, aber Dass ganz ich ehrlich, James ich Harden habe. in einem Podcast mal in Schutz nehme, ne? Ja. Prost, Mahlzeit. So weit ist es schon. Ja, ich meine, Verteidiger, er wird zu dem schlechtesten Verteidiger der Liga gemacht, weil er nicht ist. Das ist eh Bullshit, aber gut. Haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen. Also, die einzigen beiden, die wirklich auch so, wo ich sage, hingehen würde und sage, guck dir die Zahlen an und dann sag mir, dass die keine krasse Saison spielen. So, das ist halt einfach, mit den Zahlen könnte man hausieren gehen. Und Rockets Warriors sind krass drauf, deswegen, ich kann CP3 da nicht nehmen, auch wenn ich da ganz bei dir bin. Nur Stand heute kann ich ihn halt nicht nehmen. Er wird ja eh nachnominiert. Und es wird eh Kobe für die Starting Five nominiert. Weil wegen ist so. Das wird einfach Weil wegen passieren. ist so. Das ist halt bescheuert. Nicht so bescheuert wie im letzten Jahr natürlich, wo es absolut bescheuert war. Aber ja, für mich, for me it's Stauskas. Nee, Curry und Harden. Frontcourt, Teil 1. Boah, das ist so schwer, ne? Boah, das ist so schwer. Wobei, da bin ich mir sicher. Boogie! Auf jeden. Ja, er ist verletzt. Lange schon, aber ja, ich. Hast du den genommen? Ich hab vier Spieler für den Frontcourt gehabt, die meines Erachtens rein müssen. Wenn wir jetzt über Verletzungen reden, dann könnte ich den einen schon mal nicht mit reinnehmen. Wobei, ist er jetzt im Moment auch nicht, aber er wäre dann der Ersatz für einen der drei gewesen, falls ich mich umentschieden hätte. Okay. Gut, dann sag, du hast jetzt Boogie, hast du safe oder was? Ja, der ist so geil in die Saison gekommen, hat sich so gesteigert, der hat's einfach verdient. Und ganz ehrlich, Boogie sorgt für Highlights und das brauchst du beim All-Star-Game, also Boogie. Ich glaube, dass wir beim All-Star-Game auf jeden Fall auch Boogie ja, sehen werden. Weil, also, gesetzt im Fall, er kommt jetzt irgendwann mal zurück. Aber so eine Meningitis ist auch nicht zu spaßen, ne? Nee, ist es nicht. Hast recht. Ja, ich habe eben schon einen gesagt, naja, also, wenn es noch irgendwo einen MVP-Kandidat im Westen gibt, dann ist es für mich Marc Gasol und muss All-Star sein. Fast 20 Punkte pro Spiel, hallo? Von einem Typen, wo wir gesagt haben, der ist vielleicht eine dritte Scoring-Option oder so, bestenfalls. Warum? Wolltest du da einhaken oder was? Nein, ich wollte nur erklären, dass wir das so machen, dass wir Backcourt, Frontcourt wählen und nicht die positionsgetreu. Also. Ja, genau, das muss man ja auch mittlerweile. Oder muss man nicht, man muss sich ja nicht dran halten, aber man könnte theoretisch auch drei Center jetzt nehmen. Ja, das, ja, wollte ich nur nochmal. Ich wollte dich da gar nicht unterbrechen, entschuldige. Dankeschön. Gut. Dann, nächste. Gasol. Ja, gut, dann sind wir uns da einig. Mal Ja, gucken. deswegen wollte ich halt nochmal einhaken, Ja. weil wir halt nach Frontcourt und Backcourt gehen und nicht nach Position. Deswegen. Nee, Gasol, du hast es erklärt. Damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet. Überragend. Ausrufezeichen. Davis. Ja, Davis. Also, MVP, nein, nein, einfach nein. Defensive Player of the Year, nein, einfach auf keinen Fall nein. Aber All-Star, schon. Also, Ja. es ist für mich im Moment der beste, wenn wir bei diesen klassischen Positionen bleiben wollen, und ich weiß, dass du mir da nicht unbedingt zustimmen wirst oder, ja, keine Ahnung, kann sein, dass du das tust, aber bei einem ausgeglichenen Team spielt er ja, und das würde im Osten ja schon mal was heißen, und es ist für mich dann einfach auch so schon irgendwo der beste Two-Way-Power-Forward, glaube ich. Glaube ich schon. Also, ich glaube schon, dass ich ihm dieses Label geben würde, wenn wir bei Bosch als Center reden. Weil Bosch finde ich auch krass an beiden Enden des Feldes. Schon. Ja, aber der hat halt weniger Hype, also ist er schlecht. Für mich Und nicht. ist überbezahlt und einfach nur ein Dinosaurier, der noch nicht gestorben ist. Okay, hast du auch Davis? Und ja, das war alles Ironie gerade, Okay. was ich über Bosch gesagt habe. Nur damit das nicht falsch verstanden wird. Okay. Hast du denn Davis? Die hätte so oder so da gestanden und das war aber eine Ach Entscheidung so. zwischen KD und AD. Und da KD einfach noch zu lange gefehlt hat und sowieso ins All-Star-Game kommt und das eigentlich sowieso egal ist, wen ich hier gerade nenne, weil es am Ende sowieso keine Rolle spielt, mal davon und abgesehen, gehe ich hier mit AD. Gut. Abgestimmt habe ich aber für KD und Griffin, nur mal so nebenbei. Also für Griffin kommt auch noch bei dir ins Team. Ja, ist halt, das war da meine subjektive Meinung, das ist meine objektive Meinung jetzt. Wobei bei Okay. Paul war das auch so ein bisschen subjektiv, aber. Ja, ich habe Blake auch dran. All-Star-Game ohne Blake ist so unvorstellbar. Geht doch gar nicht. Ja, beim besten knallt es aber richtig, wenn die alle Ja, spielen. also das geht gar nicht. Ja gut, wir sind durch. Das waren fünf. Das waren fünf, mehr dürfen wir ja nicht. Läuft. Gut, was gibt es demnächst von dir zu lesen, zu hören? Boschosaurus. Boschosaurus. Wann haben wir gesagt? Wochenende bzw. Anfang nächster Woche kommt er definitiv dieses Mal. Ja, irgendwie so um den Dreh. Okay. Ich kann ihn, glaube ich, nachher sogar schon schicken. Na super. Vorher kommen die Power Rankings am Samstag, wenn alles gut läuft. Also Samstag Power Rankings. Ja, der Podcast. Der kommt Freitag. Also die Leute, die den gerade hören, hören den hoffentlich am Freitag direkt zu Release. Ja, Hoffen wir genau. mal. Also könnt ihr euch morgen auf die Power Rankings freuen. Genau. Ja, und dann bleibt ja Mittwoch, alles wie denke ich, irgendwie still. sowas, ne? Genau. Also, das läuft. Dann haben wir noch einen Podcast. Ja. Dann haben wir noch einen Podcast. Und dann ist das ja, glaube ich, zu Ende. Und dann machen wir finito für dieses Jahr. Genau. Gut, dann brauchen wir auch noch keine frohe Weihnachten zu wünschen, weil wir hören uns ja noch einmal. Frohe Weihnachten? Nee, frohe Weihnachten. Stimmt, wir hören uns nicht mehr. Hör mal, ich wünsche dir fette Geschenke, fette Jordans unterm Tannenbaum. Ja, die sind safe. Die sind safe, genau. Und auch an jeden, der zuhört. Also, falls wir nicht mehr bei Facebook oder auf Twitter irgendwo schreiben sollten, dann ein gesegnetes Fest für euch und eure Familien. Stellvertretend für das gesamte NBA aktuell Team. Sowieso. Ein frohes Weihnachtsfest. Aber einen guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht, weil dann hören wir uns wirklich nochmal. Definitiv. So, und dann machen wir an dieser Stelle Tschüss und dann wünsche ich dir das Schluss. Beste. Du hast gerade gesagt, dann machen wir jetzt Tschüss. Tschüss, Schluss, aus, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. You know what's clutch?